Übung 11. Hören Sie das Lied und ordnen Sie die Strophen. Posten raufen, hab die Verse Kredit gelaufen, oh, es geht mir gut. Oh, ich kauf mir was. Kaufen macht so viel Spaß. Ich könnte ständig kaufen gehen. Kaufen ist wunderschön. Ich könnte ständig kaufen gehen. Kaufen ist wunderschön. Ich kauf, was ist egal. Ich kauf. Nach Umtausch, weil ich an sich nichts brauch, kaufen tut gut. Oh, ich kauf mir was, kaufen macht so viel Spaß. Ich kann ständig kaufen gehen, kaufen ist wunderschön. Ich könnte ständig kaufen gehen, oh yeah. Kaufen ist wunderschön. Entscheiden. Was muss Qualen leiden? Oh, was soll ich tun? Oh, ich kauf mir was. Kaufen macht so viel Spaß. Ich kann ständig kaufen gehen. Kaufen ist wunderschön. Ich könnte ständig kaufen gehen. Oh, yeah. Kaufen ist wunderschön. Ich kauf. Was ist egal? Ich kauf. Was ist egal? Schön.